Na? Hörst du das? Der Wind? Wie er unter der Dachtraufe rauscht und die kahlen Bäume streift. Wie er heult. Als wäre er Musik. Eine Harmonie aus altem Gestöhn. Vergiss die lange Gruselfilmnacht. Das hier ist besser als Fernsehen. Lass das Licht aus. Dies ist eine Abenteuergeschichte. Eine Einladung zum Wahnsinn. Ganz natürlich und doch verboten. Verlockend. Etwas, das auch du noch im Blut hast. Bist du nicht gespannt? Willst du es nicht wissen? Na dann los. Komm mit uns in die Nacht hinaus. Halloween von Stuart Onan. Aus dem Amerikanischen von Thomas Gunkel. Hörspielbearbeitung Leonhard Koppelmann. Musik Henrik Meyer. Regie Annette Kurt. Erster Teil: Die Toten erwachen. Hör zu. Genau wie die Kinder haben wir nur eine Nacht. Wir sind in der Vorstadt. Hier passiert doch nichts. Riech die nassen, zermatschten Blätter in der Einfahrt. Es ist die beste Zeit des Jahres. Die einzige Jahreszeit, in der du etwas von uns und unserer malerischen Vergangenheit wissen willst. Ist doch unwichtig, dass all das längst vorbei ist. Komm mit in die Stagecoach Lane, den Blueberry Way und den Old Mill Place. Finde den Weg durch das Labyrinth der Vorstadthäuser, wo die letzten Kinder wie Kommandotrupps aus Kleinbussen strömen und mit raschelnden Tüten über den Rasen zur Haustür stürmen. Hier gibt es echte Süßigkeiten. Große Hershey-Riegel und doppelte Reese-Cups. Behalt deine Maske auf. Also fahr mit uns im Kreis durch die Nacht, die Bäume von den Scheinwerfern aufgeschreckt. Sei wieder 17 und bereit, dich von der Welt lieben zu lassen. Spür durch den Wagenboden die Geschwindigkeit. Spür, wie die Luft an den Fenstern entlang rauscht. Sieh dich jetzt um. Geh mal rüber. Kannst du dich an irgendeinen von uns erinnern? Lass mich mal ziehen. Dein Gesicht hat sich verändert. Oh. Unsere sehen noch genauso aus. Erstarrt auf Jahrbuchfotos in der Lokalzeitung. Neben den neuesten Bekanntmachungen der Schule. Hey, geh mal her. Den Footballergebnissen. Dem Ramschverkauf der Bücherei. Eine Woche lang sind wir berühmt. Nur eins hoch. Oh, geil. Götter, die den Märtyrer totstarben. Dann vergessen. Du hast keine Ahnung, wie wir heißen. Das sind doch diese Jugendlichen, die ums Leben gekommen sind. Aber du weißt noch, was passiert ist. Nix los hier. Also weißt du auch, wohin wir jetzt fahren? Antworte nicht. Ja, und was machen wir noch? Du hast später noch Zeit, darüber nachzudenken. Eine ganze Nacht. Gib mir doch mal Bier vor, bitte. Ewigkeit. Halloween ist nur einmal im Jahr. Schau. Fahr nicht so schnell. Wir sind schon fast da, wo die Kurve sich der Kreuzung nähert. Tu, ey, du Arsch. Fahr langsamer. Du bringst uns noch um. Das ist Kyle. Direkt neben dir. Wer? Guck auf die Straße, Mann. Toi, Kyle, Danielle, Tim. Siehst du? Du hast schon alles vergessen. Kyle hat recht. Fahr langsamer. Es kommt der Augenblick, in dem uns klar wird, dass wir die Kurve nicht schaffen. Oh, Scheiße! Uns allen. Auch den Optimisten. Das stetige Geräusch der Straße verschwindet je, wird in schwarze Stille gesaugt. Von dem Baumstamm strahlt Licht zurück, als hätte er aufgeblendet, um zum letzten Moment zu warten. Schrei, wenn du willst. Du wirst schnell feststellen, dass es zwecklos ist. Du wirst dich an uns erinnern und daran denken, dich zu verabschieden. Du wirst so rührselig werden wie unsere Freunde und diese Nacht und diese Fahrt als unser Leben hinstellen. Die fünf Unzertrennlichen. Denk daran, was passiert, wie es klingt und riecht und schmeckt. Genieß die Fahrt. Hab ich's dir nicht gesagt? Es gibt einen Grund, warum wir dich besuchen. Warum diese Nacht immer wieder abläuft. Ein Albtraum in einem Traum. Du hältst es für eine Qual. Aber du weißt, dass es Gerechtigkeit ist. Du kennst den Grund. Du bist der Glückliche. Weißt du noch? Du hast überlebt. In dem dunklen Wagen piept Brooks Armbanduhr. Mitternacht gibt's nicht. Nur ein digitales Piepen um 23.59 Uhr und 59 Sekunden, das den vorigen Tag auslöscht. Zu Hause wartet niemand auf ihn. Bloß wir sitzen in seiner Küche oder huschen durch den Wald. Brooks würde wohl weggehen, aber das ist vielleicht eine Lüge. Er hat ein Leben lang hier gewohnt, ist ein echter Einheimischer. Er wüsste gar nicht, wo er hin sollte. Er geht nirgends hin. Denkt nicht so viel über uns nach, Brooksy. Jedes Mal, wenn er auf Streife ist, sieht Brooks die schnellste Strecke zu dem Baum vor sich wie ein Diagramm. Der Stadtplan an der Wand in der Funkzentrale beleuchtet die Old Farms Road, die von der Country Club Road abzweigt. Scheiße, ich bin zu spät. Jedes Mal kommt er zu spät. Ihm braucht niemand zu sagen, dass sich der Todestag jährt. Er durchlebt ihn jede Nacht. Und schon seit Mitte September fürchtet er sich davor und beobachtet, wie die Blätter fallen. Wie der Wind sie raschelnd über die Straßen treibt. Wie kreiselnde Ahornsamen seine Scheibenwischer bedecken. Heute ist es soweit. Heute Nacht. Was bedeutet das? Falls es überhaupt was bedeutet. Tragische Unfälle gibt es in jeder Jahreszeit. Wie kann man was rückgängig machen, das schon passiert ist? Darüber hat er sich immer mit Melissa gestritten. Jetzt, wo sie weg ist, übernimmt er beide Seiten und streitet sich allein. Das ist da ein großer Held. Denn es muss einen Helden geben. Stimmt. Jemanden, dem man die Daumen drückt. Tut uns leid. Er ist alles, was wir haben. Er und Tim. Aber Tim kann nicht der Held sein. Stimmt's? Ich finde das, was Tim tun will, heldenhaft. Irgendwie super cool. Toey, du bist total durchgeknallt. Das ist echt dumm. Mehr sage ich dazu nicht. Sie ist immer noch wütend auf ihn. Und ich... Hi, ich bin Marco. Ich bin unschlüssig. Ich bin der Stille. Du wirst sehen, auf mich hört keiner. Ich weiß nicht mal, ob wir versuchen werden, dir Kyle vorzuführen. Er ist völlig hinüber. Du wirst sehen, Brooksy ist ein guter Kerl. Ein bisschen kaputt nach dem Ganzen, aber wer ist das nicht? Es ist keine perfekte Welt. Es ist keine perfekte Geschichte. Nur ein dummer Zufall, der uns getroffen hat. Natürlich kann man das Brooks nicht klar machen. Er ist ein Typ, der für alles einen Grund braucht. Für ihn muss alles einen Sinn ergeben. Man muss Brooks einfach mögen. Heute ist noch nicht die richtige Nacht. Er fühlt sich verantwortlich. Deshalb fährt er auch heute wieder an der Country Club Road vorbei. Vorbei an der neu gestrichenen Remise und zwischen den alten Backsteinsäulen mit den zerbrochenen Gaslaternen durch. In jeder Kurve stellt er sich vor, dass er uns wieder sieht. Die Version dieses Jahres. Das Cabrio auf seinem dünnen Dach neben der Straße. Ein Reifen, der sich noch dreht, als wäre das Ganze ein Kinofilm. Heute ist noch nicht die richtige Nacht. Klammert sich daran wie an eine Vorschrift. Er weiß alles, als hätte er übersinnliche Kräfte. Irgendwie weiß er, was er hier tut. Warum er nach Mitternacht als erstes zu dem einzigen Ort fährt, an dem er wirklich nicht sein sollte. Und da steht der Baum plötzlich mitten im Scheinwerferlicht. Die modrigen Erinnerungen halb unter den Blättern begraben. Unser Baum. Tims Baum. Seiner. Brooks hält an. Das ist kein Schuldeingeständnis. Es ist nicht das erste Mal seit dem Unfall, dass er den Baum sieht. Brooks sitzt mit dem Fuß auf der Bremse da. Im Scheinwerferlicht schwebt eine vom Wind verwehte Abgaswolke hoch. Wenn er ausstiege, sich hinhockte und die Blätter von den verwelkten Blumen und den durchnässten Teddybären streifte, würden wir über ihn herfallen wie Vampire. Am nächsten Morgen würde man seinen Wagen ohne Benzin dort finden. Die Tür offen, die Zündung noch eingeschaltet. Also lässt er es bleiben. Das Licht spielt ihm einen Streich. Es ist nicht Kyle, der zwischen den Bäumen herumirrt. Aber einen Augenblick lang verschmilzt die Erinnerung mit dem Trugbild und täuscht Brooks. Und er sieht, wie der Junge ächzend im Wald rumtaumelt. Außerstande etwas zu sagen. Sein Gesicht eine zertrümmerte Maske. Denn heute Nacht ist Brooks auf alles gefasst. Nervös, könnte man sagen. Er wäre nicht überrascht, wenn er uns alle blutüberströmt dastehen sehe. Oder bloß Danielle, die mit dem Gesicht im Gras liegt. An Danielle kann er sich besser erinnern als an uns. Wir sind nicht eifersüchtig. Es ist bloß eine Tatsache. Er hat mehr Zeit mit dir verbracht, dich fotografiert, alles ausgemessen. Du warst das Rätsel, das physikalische Problem, das er lösen musste. Hier ist die Leiche, da der Wagen. Wir saßen da wie Puppen, die unter das Armaturenbrett gerutscht waren. Langweilig. Das hat er schon oft gesehen. Aber du lagst draußen, mit dem Rücken zum Wagen, als wolltest du flüchten. Kai war furchterregend, denn er war noch am Leben. Du warst interessant. Ein Untersuchungsgegenstand. Hey, Sant'Angelo, komm mal rüber. Ich hab hier was gefunden. Mach mal ein Foto davon. Das Blitzlicht färbte ihre Beine silbern. Zwei, dreimal. Dann ging Sant'Angelo zurück, um sich wieder mit uns zu beschäftigen. Brooks ließ ein Maßband ablaufen, fand heraus, wie weit der Ohrring vom Wagen entfernt war, wie weit von Danielle, und notierte die Zahlen auf seinem Klemmbrett. Ein weiterer Anhaltspunkt. Als er sicher war, alles dokumentiert zu haben, kniete er sich mit einem durchsichtigen Umschlag und einer Pinzette hin und legte den Ohrring behutsam frei. Er war noch befestigt. Ich kann's nicht glauben, Marco. Du bist so ein Arsch. Geil. Sein erster Gedanke, und wer weiß, warum er das Melissa erzählt hat, war, dass er schon Schlimmeres gesehen hatte. Er weiß, dass es noch nicht vorbei ist. Ihn quält nicht nur die Vergangenheit. Er hat da so eine Vorahnung wegen heute. Morgen. Heute Nacht. An dieser Stelle rufen wir ihm Tim ins Gedächtnis. Ich bin hier eingeklemmt. Lassen die Erinnerung daran aufblitzen, wie er vom Rücksitz aus nach Brooks ruft. Die Tür zerknittert wie Aluminiumfolie. Total verklemmt. Er glaubt das, was er muss. Und es stimmt. Zumindest teilweise. Wir haben ihn nicht hergebracht. Wir haben nur geholfen. Er hat uns gerufen. Nicht andersrum. Wäre es nicht cool, wenn wir jederzeit aus dem Nichts auftauchen können? Jetzt wäre der richtige Augenblick, um ihm das Eichhörnchen zu schicken, es unter seine Reifen flitzen zu lassen. Rums, rums. Toei, jetzt hör endlich auf damit. Ihr seid ja wie besessen. Hey Marco, los, wir lassen die Straßenlaternen blinken. Warum? Weil es gruselig ist. Das ist nicht gruselig. Kyle ist gruselig. Tim ist gruselig. Tim ist cool. Danielle hat recht. Wir haben noch den ganzen Tag. Bei Brooks ist es bloß eine Frage der Zeit. Denn er ist wie Tim. Wir lieben dich, Tim. Ich liebe dich, Tim. Los, Kyle! Nicht aufhören jetzt! Ich muss sie alle kriegen! Mitten auf dem Parkplatz. Direkt unter einer Laterne steht ein leerer Einkaufswagen. Okay, Tim. Kyle weiß nicht, wie er ihn übersehen konnte. Die Autos sind alle weg. Es ist kurz vor Feierabend. Hey, Kyle! Was? Hast du nicht was vergessen? Das mit Kyle kann man nicht erklären. Stell dir vor, du springst von einem fünfstöckigen Gebäude und landest auf dem Gesicht. Und jetzt stell dir den Genesungsprozess vor. Tim ist einfacher. Er ist bloß durchgeknallt. Kyle, der Wagen da hinten, unter der Laterne. Erst als Tim den Finger ausstreckt, begreift Kyle. Wer hat den Wagen da stehen lassen? War er das? Er macht so blödes Zeug und kann sich da nicht mehr dran erinnern. Wir müssen alle Wagen holen, wenn wir heute noch mal nach Hause fahren wollen. Tim beobachtet, wie Kyle bedächtig über den Parkplatz geht, in perfekter Haltung, starr wie ein Roboter. Ein Nebeneffekt des Krankenhauses. Sie haben ihm das Laufen in einem Schwimmbad beigebracht, wo er sich an dem am Beckenrand angebrachten Geländer festhielt, voller Angst, obwohl seine Füße auf dem Boden standen. Der Bürstenhaarschnitt ist die Idee seiner Eltern. Tim wartet noch immer darauf, dass Kyles Haare wieder wachsen. Der Kyle, den er kannte, wollte sich Koteletten wachsen lassen und hätte um keinen Preis eine Stop-and-Shop-Mütze getragen. Und er hat zugenommen, klaut ständig Schokoriegel. Der Geschäftsführer hat Tim aufgefordert, auf ihn aufzupassen. Das heißt, dass Tim die Schokoriegel bezahlt. Wozu auch braucht er noch Geld? Er trägt jetzt eine Brille, befestigt mit einem schwarzen Gummiband und hat eine Zahnprothese. Sein Gesicht ist platt und schief. Weder seine Nase noch seine Wangen sind echt, auch seine Stirn nicht. Nur sein Kinn und seine Hände sind unverändert. Er ist jemand anders oder etwas anderes geworden. Sogar seine Kleider sind eine Maskerade. Kyle! Beeil dich mal! Kyle schiebt den letzten Wagen rasselnd über den Parkplatz, während Tim auf ihn wartet und den überwältigenden Himmel bestaunt, an dem sich die Wolken vor den Vollmond schieben. Auf der Heimfahrt wird es kalt werden. Ich habe mich beim Knutschen immer über die Heizung beklagt. Und jetzt sieht er unwillkürlich mein Gesicht vor sich. Sieht, wie wir uns mit feuchten Gesichtern über die Handbremse hinweg küssen. Meine Bluse offen. Seine Finger damit beschäftigt, meinen BH hochzuschieben. Oh, Baby. Halt die Klappe. Die Erinnerung ermüdet ihn. Und er senkt den Kopf, um sie abzuschütteln. Er weiß noch, dass ich in jener Nacht auf seinem Schoß gesessen habe. Dass er das Ohr an meinen Rücken legte, um meinen Herzschlag zu hören. Hinter Kyle biegt an der Ampel ein Wagen auf den Parkplatz. Dann heult kurz eine Sirene auf und im Blaulicht sieht er, dass es ein Polizeiwagen ist. Ach, scheiße, nicht schon wieder. Der Streifenwagen hält so dicht neben ihm, dass sie ihn berühren könnten. Die Scheibe ist bereits unten. Na, Kyle? Hallo, Officer Brooks. Hey, Tim. Hey. Du weißt, dass diesen Monat deine Zulassung abläuft. Ich weiß. Das stimmt. Das ist bloß eine von vielen lästigen Aufgaben, zu denen er nicht mehr kommen wird. Arbeitet ihr beide morgen? Keine Ahnung. Vielleicht eine halbe Schicht? Brooks kommt nicht auf Partys zu sprechen. Darauf, ob ihre Eltern sie vor die Tür lassen. Die Frage, der auch Tim ausgewichen ist. Hat seinen Eltern noch nicht gesagt, dass er Dienst hat? Ich mache eine Doppelschicht. Wir sehen uns bestimmt. Kyle, grüß deine Familie von mir. Du auch, Tim. Auf Wiedersehen, Officer Brooks. Es dauert länger als gewöhnlich, die Einkaufswagen in den Laden zu schieben. Denn Tim denkt an Brooks und bleibt mit der Wagenschlange am Türrahmen hängen. Und sie müssen anhalten und das ganze Ding zur Seite ziehen. Und dann passt es nicht richtig rein. Scheiße. Kyle steht da, während Tim das Ganze wieder in Ordnung bringt. Er glaubt, das wird er vermissen. Der ganze Laden ruhig, ihm allein gehörend. Er fährt nicht gern nach Hause. Es ist wie eine Lüge. Hier ist er dem Menschen näher, der er zu sein vorgibt. Und in solchen Momenten, in denen er einfach einer geistlosen Beschäftigung nachgeht, ist er wirklich er selbst. Draußen, zu Hause, in der Schule, ist er wie Kyle. Ein Betrüger. Er will nicht sterben. Er will bloß nicht mehr so weiterleben. Er kann es weder erklären noch rechtfertigen. Nicht einmal sich selbst gegenüber. Deshalb versucht er es auch nicht. Wagt es nicht. Es ist einfach so, dass er es tun muss. Und seit er seinen Entschluss gefasst hat, fühlt er sich erleichtert. Frei. Zu wissen, dass das hier bald ein Ende hat, macht ihm das Leben leichter. Es ist alles, woran er sich klammert. Manchmal auch Musikstücke. Die Art, wie ein Akkord oder ein Refrain ihm das Gefühl gibt, ein Teil des Klanges zu sein. Einer größeren, idealen Welt anzugehören. Kein Körper. Geschweige denn ein Mensch, der mit anderen Menschen und dem, was geschehen ist, in Verbindung steht. Denn wir sind immer bei ihm. Und er will eigentlich auch nicht, dass wir weggehen. Wie Kyle sind wir seine Freunde. Egal, was passiert. Ich bin die ganze Zeit bei ihm. Nur in solchen Momenten, wenn er sich darauf konzentriert, den Staub zu einer geraden Linie zusammenzufegen, ist er allein. Und auch jetzt stehen wir bereit, aufgereiht neben der Gefriertruhe. Ein Blick zu Kyle und wir sind alle fünf wieder zusammen. Steigen in den Wagen von Toys Mom, sagen, was wir zueinander gesagt haben. Der zarte Körper von Danielle an ihn gedrückt. Manchmal versteht sogar Danielle, wie in den Nächten, in denen er uns immer wieder ruft und wir die blöde Fahrt nochmal durchleben, bis wir den Unfall geradezu herbeisehen und richtig froh sind, den Baum zu sehen. Und dann fängt alles wieder von vorne an. Es war ein Unfall. Warum versuchst du ständig, einen Sinn darin zu entdecken? Aber Kyles Mom tut das auch. Und Danielles Schwestern, Toys Mom und Stiefvater, meine Familie, Mr. Kulwicki in der Schule. Keiner kann loslassen. Schau uns doch an. Wir fahren immer noch mit Tim und Kyle durch die Stadt. Das ist die Vorhölle. Und wenn Tim die Sache durchzieht, kommen wir hier nie mehr raus. Mir gefällt es, ein Geist zu sein. Oh mein Gott, das sieht dir ähnlich. Im Ernst? Ach, Toi. Was denn? Tim, glaubst du, dass es morgen schneit? Nein, Kyle, ich glaube nicht, dass es morgen schneit. Magst du Schnee? Eigentlich nicht. Ich mag Schnee. Ich würde nicht darauf wetten, dass es morgen schneit. Aber es wäre schön, wenn es schneien würde. Wie Kyle denkt, ist ein Rätsel. Warum wünschst du dir, dass es schneit? Den ganzen Sommer drehte sich bei ihm alles um Blitze. Jetzt ist es Schnee. Weil wir dann vielleicht schneefrei hätten. Kann er sich daran erinnern oder hat er den beim Wetterkanal gesehen? Haben sie im Reha-Zentrum darüber gesprochen und Leselernkarten mit Frosty und Wintersportorten aufgedeckt? Weißt du, was morgen für ein Tag ist? Tim wünscht sich, dass der Tag Kyle genauso viel bedeutet wie ihm, aber das ist unmöglich. Morgen ist Mittwoch. Am liebsten würde er mit ihm über jene Nacht und alles reden, was danach passiert ist. Aber das ist nicht der Kyle, der ihm helfen kann. Es ist Halloween. Ich weiß, wir feiern eine Party. Warum willst du Schnee haben, wenn ihr eine Party feiern wollt? Ich weiß nicht. Es ist, als hätte man ein Kind, denkt Tim. Ich glaube, wir kriegen dieses Jahr eine Menge Schnee. Das würde mir gefallen. Er denkt an Danielle und das perfekte Leben, das sie zusammengeführt hätten. Kinder? Ich glaube nicht. Früher hatte er Danielle, jetzt hat er Kyle. Wie sollen wir Kyles Mom nennen? Mrs. Sorensen? Nancy? Sie ist Kyles Mom. Also ist es Kyles Mom, die aufbleibt, um auf ihn zu warten. Sich im Morgenrock Letterman anschaut, horcht, ob Tims Jeep kommt und dann die Tür öffnet, während Kyle den Weg herauftrottet. Hallo, ihr zwei. Hi, Mrs. Sorensen. Danke, Tim, für alles. Gott sei Dank, dass es Tim gibt. Was würden wir ohne ihn tun? Es ist Kyles Mom, die Kyles Mütze nimmt und sie zusammen mit der Lunchbox auf die Marmorplatte des Tisches legt, die ihm aus der Jacke hilft und sie auffängt, während er wie ein Gast hinter ihr wartet. Okay. Ab nach oben. Ab nach oben. Sie schaltet die Außenbeleuchtung aus und vergewissert sich, ob die Tür abgeschlossen ist. Bringt die Lunchbox in die Küche, kontrolliert, ob er gegessen hat und folgt ihm dann nach oben. Kein Grund zur Eile. So ist es an allen Wochentagen. Kyles Dad, Mr. Sorensen, Mark, schläft schon, damit er rechtzeitig aufstehen kann, um zur Arbeit zu fahren. Seit Kyle arbeitet, sieht er ihn bloß noch am Wochenende. Als hätte er das Sorgerecht abgegeben. Als gehörte Kyle jetzt allein ihr. Der Zeitpunkt ist gut. Jetzt, wo Kelly aufs College geht, kann sich Kyles Mom auf ihn konzentrieren. In gewisser Hinsicht ist er ihr Baby. Wasch dir das Gesicht richtig, sagt sie im Bad zu ihm, weil er schlimme Akne hat und es sonst vergisst. Sie lässt die Tür offen, für den Fall, dass er Hilfe braucht. Er lässt alles Mögliche fallen. Zahnpasta in die Toilette, sein Hörgerät in den Papierkorb. Und steht dann ängstlich da, bis sie zu seiner Rettung kommt. Musst du noch? Nein. Warum probierst du es nicht? Sie schließt die Tür und zieht sich in sein Zimmer zurück, wo sie die Bettdecke zurückschlägt und seinen Flanellschlafanzug zurechtlegt. Als er nach dem Unfall noch im Krankenhaus lag, hat sie Kyles Dad geholfen, das Zimmer zu durchsuchen. Weder die Haschpfeifen noch die Pornohefte oder das glänzende Messer haben sie schockiert. Sie war auf Schlimmeres gefasst. Er hat sich immer gern als gefährlichen Burschen betrachtet. Aber das stimmte gar nicht. Das redete er sich bloß ein, um uns zu schockieren. Er hasste alles an diesem Haus. Besonders sie, wie sie ihr Leben in eine falsche Idylle verwandeln wollte. Er konnte es kaum erwarten, wegzukommen. Egal wohin. New York, San Francisco. Er sagte immer, er ginge weg. Er ginge so weit weg, dass er nie mehr zurückkäme. Und dann lachte er bei dem Gedanken, was das bei ihr anrichten würde. Wo bleibt er nur? Er braucht wieder so lange, Mist. Nancy geht leise zur Tür und horcht. Nichts. Brauchst du Hilfe? Nein. Endlich betätigt Kyle die Toilettenspülung. Wenigstens hat er daran gedacht. Sie muss ihn bestärken, ihn für alles loben. Gut gemacht, wird sie sagen. Gut gemacht. Vergiss nicht, dir die Hände zu waschen. Am schwersten ist es, ihn alles allein machen zu lassen. Am liebsten würde sie den Klettverschluss aufreißen und ihm die Schuhe ausziehen, ihm das Hemd aufknöpfen. Aber das sind feinmotorische Fähigkeiten, an denen er arbeiten muss. Die ständige Wiederholung tut ihm gut. Doch wenn er sich abmüht, muss sie sich dazu zwingen, nicht einzugreifen. Die Knöpfe sind am schwersten. Sie hilft ihm, zeigt ihm langsam, wie es gemacht wird und überlässt ihm dann die beiden letzten, die er zwischen Daumen und Zeigefinger klemmt und seitlich durch das Knopfloch schiebt, während ihre Finger unwillkürlich dieselben Bewegungen vollführen. Seine Hose kann er selbst ausziehen, wobei die Unterhose mit herunterrutscht. Und dann muss er sich auf die Bettkante setzen, um die Socken auszuziehen. Sie wendet sich ab, denn er zeigt keine Scham. Früher war er genanter, schloss die Badezimmertür ab und bedeckte sich mit einem Handtuch. Und wie sieht's damit aus? Sei nicht so derb. Mein Gott, du bist echt herzlos, weißt du das? Immer noch besser als kopflos. Ich bin nicht kopflos. Genau genommen fehlt ein Stück von deinem Kopf. Stimmt's? Seine Witzeleien sind leicht zu durchschauen. Seit dem 8. Schuljahr war er in sie verknallt. Und jetzt ist sie das einzige Mädchen, das er zu Gesicht kriegt. Ich versuche mich da rauszuhalten, denn sie ist mit Tim zusammen und nicht gerade der einfachste Mensch auf der Welt. Aber ich bin nicht blind. Manchmal habe auch ich Hirngespinste gehabt. Wer kommt schon ohne Liebe aus? Ihr könnt hier bleiben. Ich sehe nach, was Tim vorhat. Die Kutschenlampe im Garten brennt. Mama ist bestimmt wieder aufgeblieben. Und Tim überlegt, nicht zu bremsen, nicht in die Einfahrt zu biegen, als wäre es das Haus von jemand anderem. Er muss wieder an mich denken. Die Bilder von mir sind in seinem Zimmer in der untersten Schublade seines Schreibtischs. In dem großen braunen Umschlag mit meinen Briefen. Sein Lieblingsfoto von uns beiden stammt vom Ausflug mit dem Skiclub nach Okemo. Ich sitze im Bus mit den in den Sitzen eingelassenen Fernsehern auf seinem Schoß. Er hat das Gesicht in meinem Nacken vergraben. Und durch die Art, wie ich das Kinn gedreht habe, sehe ich aus, wie er mich in Erinnerung hat. Diese gerade Linie im Profil. Und wenn es dann fast so weit ist, wenn er schon den Erdbeerduft meines Lipgloss riecht, ist er plötzlich wieder auf dem Rücksitz gefangen. Und ich bin verschwunden. Tim nimmt den Fuß vom Gas und der Jeep rollt aus. Die Kutschenlampe kommt zum Stillstand. Er biegt in die Einfahrt, parkt neben dem transportablen Basketballring, den er nie mehr benutzen wird, und betritt das Haus durch die Seitentür. Wenn er mich nach der Arbeit heimfuhr, kam er immer spät nach Hause und hoffte, dass niemand aufwachen und merken würde, wie spät es schon war. Es ist die Zeit in der Nacht, wo man aufwacht und nicht weiß, wie spät es ist. Tim sitzt bei geschlossener Tür im Dunkeln in seinem Zimmer, die Augen offen, der Kopf leer wie ein Highway. Am Himmel pflügt ein kleines Flugzeug durch die Wolken. So muss sich Dylan Klebold gefühlt haben. Denn er wusste, dass er am nächsten Tag in die Columbine High School gehen und nicht mehr nach Hause kommen würde. Es ist anders. Und doch genauso. Tim will nicht darüber nachdenken, sondern es einfach tun. Es hinter sich bringen. Du willst es nicht tun. Aber sie weiß es besser. Was kann sie schon sagen? Er glaubt, dass er es für sie tut, für uns. Wie überzeugt man jemanden davon, dass er bei der einzigen Sache auf der Welt, deren er sich sicher ist, Unrecht hat? Er sollte schlafen. Er braucht euch nicht. Also lasst mich bei ihm. Tori und ich gehen raus, den Flintlock Drive entlang. Die Straßenlaternen stehen weit auseinander und wir unterhalten uns nicht. Ich brauche dir nicht zu sagen, dass er an Danielle denkt, dass es ihn zerfrisst wie eine Krankheit. Egal, ob es wirklich ist oder er sich das Ganze bloß einbildet. Liegt es daran, dass wir noch jung sind, dass Toei nie richtig verliebt war? Spielt es gar keine Rolle, dass sie tot ist? Aber dann wäre es doch keine echte Liebesgeschichte, oder? Wo wären wir, wenn die Liebe mit dem Tod endete? Oh Mann, das ist doch völlig daneben. Sie hätten wenigstens warten können, bis es vorbei ist. Wir haben uns satt. Wir haben es satt, hier zu sein. Als könnten wir irgendwo anders hin. Sobald die Leute aufwachen und ihnen einfällt, welcher Tag heute ist, werden wir durch die Stadt hetzen. Als Überraschungsgäste an Frühstückstischen auftauchen und mit Leuten duschen, die wir kaum kennen. Tim wacht viel früher auf als nötig und zack, sind wir alle da. Ich schwör's, einen Augenblick lang sogar Kyle. Der echte Kyle. Zigarettenarten, zerzauste Koteletten und alles in dem Rage-T-Shirt und der schwarzen Levi's, die er nie auszog, taucht urplötzlich auf und schon ist der Peng wieder verschwunden. Jo, wo ist denn der bloß hergekommen? Er muss was damit zu tun haben. Vielleicht soll er das Ganze verhindern. Vielleicht auch nicht. Ach, scheiße. Tim schielt auf den Wecker und lässt den Kopf wieder sinken. Sein Atem heiß und faulig auf dem Kissen. Er fühlt sich anders, als wäre er ein anderer Mensch. Aber dann fällt ihm der Plan ein. Vollkommen, strikt und unausweichlich. Warum sollte sich irgendetwas ändern, bloß weil er geschlafen hat? Er kann es kaum ertragen, aufzuwachen, weil es uns trennt. Weil es ihn verurteilt zu dieser unechten Welt aus Bäumen und Straßen, aus Häusern mit Menschen drin, aus Autos, die nirgendwo hinfahren. Der Traum war erotisch. Es ging darum, was wir tun durften. Meine Schultern waren nackt. Aber er weiß nicht mehr, was ich anhatte. Guten Morgen, mein Engel. Morgen, Mom. Morgen, Tim. Tim kann noch ein paar Minuten mit seiner Familie verbringen. Vielleicht ist das später wichtig für sie. Morgen, Pa. Aber sie tun nichts Besonderes. Und wenn er etwas tun würde... Sie berühren. Sie umarmen. ...könnte das Verdacht erregen. Wir haben zum Abendessen noch Pasta übrig. Alles ist eine einzige Lüge. Oh, toll. Der Sommer und die beiden Monate, die er danach in der Schule abgesessen hat, in denen er Notizen und Hausaufgaben gemacht und sich verstellt hat. Ich arbeite heute Abend. Er hat zu lange auf diesen Tag gewartet. Hey, das passt gut. Jetzt, wo es tatsächlich soweit ist, kommt Tim alles schal vor. Nicht wie die reine Erleichterung, die er sich vorgestellt hat. Nimmst du Kyle mit? Aber das wird es sein. Ja? Was braucht er? Nicht viel. Seine Zigaretten und sein Feuerzeug stecken in der Außentasche seines Rucksacks. Sonnenbrille, Kaugummi, Füller, Bücher, Schulhefte. Er hat sogar seine Mathehausaufgaben gemacht. Fünf nach. Diesmal ist sein Dad als Erster an der Treppe. Auf dem Weg nach unten sieht Tim die kahle Stelle auf Dads Kopf. Den flaumigen Haarkranz ringsherum. Was wird sein Dad tun? Tims Vorstellung reicht nur bis zur Beerdigung. Der Prozession frisch gewachster Cadillacs. Sie werden irgendwie weiterleben. Wenn er wollte, könnte er das auch. Es ist nicht so schwer. Man wacht auf, tut, was von einem erwartet wird und geht schlafen. Immer wieder. Man muss bloß aufpassen, dass man nichts Dummes anstellt. Ihre Schlüssel hängen an dem Brett in der hinteren Diele. Sein Dad küsst seine Mom und Tim ist froh, dass er es sieht, dass er Zeuge dieser Szene sein kann. Mach's gut. Mach's gut. Er winkt ihm zu. Du auch. Seine Schlüssel in der einen, die Aktentasche in der anderen Hand. Es ist Zeit zu gehen. Schon längst. Aber er kann sich nicht losreißen. Womit kann er sich entschuldigen? Es ihnen begreiflich machen? Nur eine Andeutung, damit es für sie einen Sinn ergibt. Er bleibt mitten in der Küche stehen, als hätte er etwas vergessen. Aber eigentlich schindet er bloß Zeit. Wenn er zu spät kommt, muss er es vielleicht nicht durchziehen. Der Gedanke lässt ihn nicht los. Hat etwas Merkwürdiges. Tim hält ihn fest, wendet ihn hin und her. Alles in Ordnung mit dir? Er bräuchte bloß weiterzuleben. Ja. Könnte es wirklich so einfach sein? Ich weiß, dass dieser Tag nicht leicht wird. Aber ich kenne dich, du wirst es überstehen. Sie irrt sich so gewaltig, dass er am liebsten lachen würde. So traurig ist es. Wer ist dieser Mensch, an den sie da denkt? Der Tim, der sich um Kyle kümmert? Der Tim, dessen Noten besser sind als die vom vorigen Jahr? Den meint sie. Nicht der Tim, der nachts um 3 aufwacht und enttäuscht ist, dass es bloß ein Traum war. Nicht der Tim, der seit dem Schulende im Juni die Tage zählt. Diesen Tim will sie nicht kennen. Also sagt er. Ja, du hast recht. Ich werde es schon überstehen. Denn auch er will nicht, dass sie ihn kennt. Er hat seinen Rucksack. Sein Mantel hängt in der Diele im Wandschrank. Er sieht genauso aus wie der, den seine Mom mit all seinen anderen Kleidern aus jener Nacht weggeworfen hat. Sogar seine völlig durchnässten Timberlands. Er hat seine neuen an. Und oben in seinem Wandschrank wartet neben seiner Uniform ein neues blaues Flanellhemd. Brooks ist nicht der Einzige, der alles rekonstruiert. Draußen ist es kalt. Der Himmel weiß über den Bäumen. Die Luft riecht nach Pilzen und verfaulten Blättern. Morgen ist November. An jenem Tag hat Toey ihn als Ersten abgeholt. Also muss Tim jetzt den Oxbow Drive entlangrollen und bei unserem Haus vorbeifahren. Es hat etwas Illegales, wie Brooks mit seiner Pistole. Alle anderen fahren zur Arbeit und tun was Konstruktives. Tim ist bloß da draußen und fährt durch die Gegend. Keine Zukunft, über die er sich Gedanken machen müsste. Er hält am Fuß unserer Einfahrt und zählt die Sekunden, so lange wie ich zum Einsteigen gebraucht habe. Denn Toey hat sich wie ein Arsch benommen und als ich die Hand nach dem Türgriff ausstreckte, so getan, als würde er losfahren. Ich habe in meiner Jeansjacke gewartet und meiner Mom gesagt, zum Haus zurückgebrüllt, dass ich keinen Mantel brauche. Tim gibt mir eine Minute und dann fahren wir zu Kyle, unserem letzten Stop. Als Tim in die Einfahrt biegt, steht die Schule kantig. Mit Fenstern wie Schießscharten, in einem Labyrinth aus Maschendrahtzäunen. Sieht aus wie eine Fabrik, ein Backsteingefängnis. Mitten auf dem kreisförmigen Platz vor der Eingangstür flattern an hohen Masten 2 Fahnen. Die Busse sind weg, der Parkplatz voll. Selbst auf den erhöhten Trennflächen am Ende sind Geländewagen abgestellt. Auf der Suche nach einem Parkplatz muss er zur Rückseite fahren. Genau wie Toey damals. Aber der, den er findet, liegt näher am Wald als am Baseballfeld. Okay. Nichts wird genauso ablaufen. Aber... Im Stillen macht er sich dennoch Vorwürfe. Er ist ziemlich spät dran und greift durch mich hindurch nach seinem Rucksack. Zögert dann. Er hat gedacht, der schwerste Teil des Tages wäre der Abschied von seinen Eltern. Aber jetzt sieht er, dass es mit jedem Schritt schwerer wird. Er hat keine Lust, sich mit Menschen auseinanderzusetzen. Der Plan kommt ihm dumm, unnötig vor. Drin ist es genauso. Jeder, der Tim sieht, ruft uns zu sich. Nur die neuen Schüler wissen noch nichts. Aber auch ein paar von ihnen holen uns zu sich. So berühmt sind wir. Die Flure haben sich nicht verändert. Die Eingangshalle mit ihren von hinten beleuchteten Vitrinen verklicklicher Schülerkunstwerke. Aber es ist Tim, der zur Schau steht. Es ist kein Verfolgungswahn. Sie starren ihn wirklich mit Röntgenaugen an, inspizieren die Narben auf seinem Herzen. So ist es schon seit dem Unfall. Normalerweise ärgert sich Tim und wehrt sich dagegen. Egal, was es ist. Mitleid? Angst? Unangebrachter Neid? Alle könnten tot sein. Alles verlassen. Das wäre doch völlig daneben. Ich, der letzte Mensch auf Erden. Aber so ist es ja schon. Aber heute verspürt er eine boshafte Genugtuung. Denn er weiß, dieser Moment wird ihnen bleiben. Noch Jahre später werden sie sein Gesicht sehen und sich Gedanken machen, Vermutungen anstellen. Aber sie werden nichts wissen. Das ist seine Rache. Unerwartet und süß. Sie macht alle gleich. Brennt die Schule bis auf die Grundmauer nieder. Denn er begreift immer noch nicht, dass die Welt sich weiter dreht. Dass das Gebäude auch morgen, im Winter und im Frühling, am Ende des Schuljahres, im nächsten und im übernächsten Jahr noch da sein wird. Er erwartet, dass alles zusammen mit ihm verschwindet. Tim macht die Erfahrung, dass nichts wie damals ist. Das ist auch unmöglich, ein Jahr später. Sein Stundenplan hat sich geändert. Und seine Freunde sind tot. Allein schon im Flur zu stehen, ist wie eine Zeitreise. Wie ein Museumsbesuch. I was a teenage Frankenstein. So hat er sich an dem Tag nach dem Unfall gefühlt. Und dieses Gefühl ist er nicht mehr losgeworden. Es ist wie in Final Destination. Es ist ein Fehler passiert. Er sollte in jener Nacht sterben. Einer von uns. Er weiß, dass die meisten Leute das insgeheim denken. Es ist nicht fair, dass er ungeschoren davon gekommen ist. Ich geb's zu. Wir denken das auch. Wir gehören zusammen. Ein Team. Er hat die schlimmsten Gerüchte gehört. Dass er betrunken war und mich nach dem Unfall auf den Fahrersitz gesetzt. Dass er Danielle als Schutzschild benutzt hat. Zuerst hat ihn das verletzt. Aber inzwischen begreift er, die Leute brauchen einen Sündenbock. Und er ist der Einzige, den sie zur Hand haben. Das erste Klingeln ertönt. Sein Signal. Wir haben uns damals im Wald hinter der Anzeigetafel getroffen. Der Wind ist wie ein kalter Hauch. Wie ein kalter Hauch. Damals hat es nicht geregnet, aber daran kann er nichts ändern. Es war ein ganz normaler Tag. Uns war egal, dass Halloween war. Für eine Party brauchten wir keinen Vorwand. Er geht denselben zertrampelten Pfad am Außenfeldzaun entlang, überquert den Bach an derselben Stelle und schleicht in den Wald. In Sicherheit jetzt. Geschützt vor dem Regen. Danielle war bei ihm. Sie gingen beide im Gänsemarsch zwischen den Büschen durch. Aber er weiß nicht mehr, worüber sie gesprochen haben. Als hätte der Unfall es aus ihm herausgeprügelt. Daran kann ich mich nicht erinnern. Doch das sagt sie ständig, damit sie nicht drüber reden muss. Sie glaubt nicht an das, was wir tun. Sie ist bloß wegen Tim hier. Das sollte Tori nicht vergessen. Der Rest von uns wartete schon auf der Lichtung. Greg und Travis waren gerade gegangen. Zum Billardspielen bei Greg. Kyle war bekifft. Wollte ein paar tiefgekühlte Burritos holen. Sich an den Fluss setzen, weil das Wetter so gut war. Ich sagte, ich sei dabei. Die anderen konnten unmöglich Nein sagen. Tim und Danielle hielten sich an den Händen. Sie hatte ihre Wildlederjacke mit der eingerissenen Tasche an und ihr Haar roch nach Birnen. Er wartet, sicher, dass ihn jemand ertappt, während er wie ein Verrückter im Regen steht. Und als es zum Unterricht klingelt, geht er in Richtung Parkplatz zurück. Als er losfährt, kommt er an einem Geländewagen vorbei, der auf dem kreisförmigen Platz vor der Eingangstür steht. Jemand, der abgeholt wird. Es gibt nur eine Ausfahrt, bewacht von einem bezahlten Sicherheitsbeamten, einem alten Knacker in einer Windjacke mit goldenen Schulterklappen und einem Walkie-Talkie. Noch eine alberne Sicherheitsmaßnahme, die sie dem Columbine-Schulmassaker zu verdanken haben. Der Wachmann steht neben seinem uralten kleinen Buick-Kombi auf der Straße und kontrolliert jeden, der rein oder raus will. Er beugt sich runter, um sich Tims Parkerlaubnis und die Karte auf dem Armaturenbrett anzusehen, die ihm gestattet, das Schulgelände zu verlassen. Dann winkt er ihn durch. Tim glaubt, dass er nach heute Nacht nichts mehr empfinden wird. Eine Erleichterung. Er denkt, wenn er von hier weggehen und nochmal ganz von vorn anfangen könnte. Das wäre doch dasselbe. Beim Dairy Mart biegt er wieder ab und parkt, wie wir damals, mit der Schnauze nach vorn. Geht rein, lässt sich zwei Burritos mit Rindfleisch und Bohnen warm machen und kauft eine Halbliter Flasche Mountain Dew. Es steht im Drehbuch. Statt auf die 4 zurückzukehren, biegt er links ab und fährt an den heruntergekommenen Häusern und dem Schild mit der Aufschrift Dead End vorbei. Er rollt an den leeren Boxen der Autowaschanlage und den von Blättern übersäten Baseballfeldern vorbei zu der bordsteinlosen Wendestelle. Fährt geradeaus weiter über die Asphaltschwelle auf die unbefestigte Straße, die von den Anglern benutzt wird. Er holpert bis ans Ende der Straße, mit dem Glauben, dass der Regen die Leute fernhält. Aber da steht ein weißer Cherokee halb im Gebüsch. Der Fluss ist dunkel wie Motoröl. Das Geräusch stetig. Regen auf Beton. Er lässt den Blick übers Ufer wandern wie ein Rauschgiftfahnder. Kann aber niemanden entdecken, bloß den umgekippten Käfig eines Einkaufswagens im felsigen, flachen Wasser. Er nimmt den Pfad in den Wald und steigt den steilen Hang rauf, die Tüte mit den Burritos fest in der Hand. Es ist rutschig. Er greift nach Wurzeln und macht sich die andere Hand schmutzig. Oben auf dem alten Bahngleis klacken bei jedem Schritt die Steine, doch es ist niemand da. Die Stadt wollte die Brücke für den Radweg benutzen, aber dann ging das Geld aus. Vor ein paar Jahren wurde ein Zaun errichtet, damit die Leute nicht über den Brückenbock laufen. Doch das gehört schon der Vergangenheit an. In der Mitte ein Loch. Der schlaffe Maschendraht wie zwei Fallschiebetüren, die Tim auffordern, die Schwellen zu betreten. Tim hakt die Finger in den Zaun, tritt hinaus. Die Schwellen sind schlüpfrig. Das Kreosot schuhcremeblau mit einem regenbogenfarbenen Ölschimmer. Hier draußen rauscht der Fluss lauter. Unten jagen sich die Schwalben zwischen den Tragbalken durch. Er ist noch über festen Boden, als ihm das Offensichtliche in den Sinn kommt. Wenn ich jetzt abstürze, bin ich dann tot? Zwischen den offenen Schwellen hindurch betrachtet er das schwarze, eiserne Gitterwerk. Keine sichere Sache. Es würde alles verderben. Also arbeitet er sich langsam weiter. Nach vorn gebeugt, um das Gleichgewicht zu halten, und stellt einen Fuß neben den anderen, bevor er weitergeht. Die Tüte zur Seite gestreckt, als wäre es eine Zeitbombe. Wenn wir über die Schwellen gingen, haben wir immer ein Spiel gespielt. Du warst konzentriert und hast versucht, nicht runterzugucken. Plötzlich hat dich jemand von hinten an den Schultern gepackt und dich zu Tode erschreckt. Habt ihr das Leben gerettet? Hat er dann gesagt. Genau in der Mitte, stromaufwärts gelegen, gibt es eine Schwelle mit einem Loch drin, gerade groß genug für eine Bierflasche. Kyles Lieblingsplatz. Tim glaubt nicht, dass er Kyle jetzt hierher kriegen könnte, aber er hält ihm den Platz trotzdem frei. Steckt das Dew in das kühlende Loch. Er kann den Angler immer noch nirgends sehen. Langsam geht er in die Knie, setzt sich und lässt die Beine über die Kante baumeln. Der Wind reißt die Servietten aus der Tüte. Tim kann nur noch zusehen, wie sie zuckend nach unten flattern wie Vögel. Na und? Nichts ist perfekt. Er wickelt den ersten Burrito aus und lässt ihn sich schmecken. Wie schnell der Tag vergeht. Nicht wie damals, als wir noch lebten. Okay, wir geben es zu. Teils liegt es auch an uns. Wir wünschten, wir könnten für immer hier bleiben. Genau das Gegenteil von Tim. In der Highschool läuft die letzte Stunde. Im Büro ist man damit beschäftigt, den Schülern Bescheinigungen auszustellen, weil sie zum Kieferorthopäden oder zur Klavierstunde müssen. In dem riesigen Detco-Depot hinter Rotondo Concrete beugen sich die Schulbusfahrer über die grünen Sitze und drehen die Fensterscheiben hoch, bevor sie mit eingeschalteten Scheinwerfern und laufenden Scheibenwischern losfahren. Der Regen verdirbt alles, gibt dem normalen Feiertagsgewirr noch eine gewisse Dringlichkeit. Vor der Mittelschule steht schon eine Reihe Kleinbusse. Auf der 44 wird der Verkehr dichter. Moms, die ihre letzten Besorgungen machen oder ihrem Zeitplan hinterherhinken und die chemische Reinigung noch einen Tag aufschieben und nach Hause brausen, um früher da zu sein als ihre Kinder. Niemand ist zu Hause. Bis jetzt läuft also alles nach Plan. Tim muss sich bloß darauf konzentrieren. Er darf sich nicht ablenken lassen. Er kommt durch die Garage ins Haus. Hängt seine Schlüssel aber nicht ans Brett. Normalerweise holt er sich was zu trinken, doch heute nicht. Ein Glas im Spülbecken wäre zu grausam. Er will keine Spur hinterlassen, will immer noch schuldlos sein, als wäre das möglich. Beim Durchqueren des Wohnzimmers weicht er den Möbeln aus und als er die Treppe raufsteigt, meidet er das Geländer, als befinden sich seine Fingerabdrücke nicht im ganzen Haus. Oben ist es düster. Das Bad ein gespenstischer Ort, der Duschvorhang dunkel. Er schließt seine Tür, lässt das Licht aus, während er das blaue Flanellhemd anzieht. Neu, aber gut genug. Im Spiegel sieht er aus wie letztes Jahr. Er setzt sich an den Schreibtisch und zieht die unterste Schublade auf. Er hat noch immer den kleinen braunen Umschlag, den man ihm im Krankenhaus gegeben hat, die Schnur um den Pappring geschlungen. Er weiß, dass er sich die Bilder nicht ansehen sollte, dass sie ihn lähmen werden. Er schaltet die Schreibtischlampe an und beugt sich über den Lichtschein, stützt sich auf seine verschränkten Arme und starrt geradeaus. Seine Nase nur ein paar Zentimeter von dem dicken Stapel Fotos entfernt. Schmutzige Polaroids zusammen mit normalen Abzügen. Das gehört nicht zum Plan. Und er fragt sich, ob es Unglück bringt. Aber da ist sie. Unbestreitbar. In Shorts und rückenfreiem Top an den Jeep gelehnt. Sich umdrehend, um vom Skilift zu winken. Er würde sagen, sie ist der Grund, warum er das tut. Für sie. Ihretwegen. Es ist unfair. Sie hat ihn nicht gebeten, irgendwas zu tun. Und sie ist nicht so stark. Wenn sie ihn davon abhalten könnte, wären wir nicht hier. Die Lampe erwärmt sich und riecht nach Staub, wie eine durchgeschmorte Leitung. Er sollte unten sein, auf dem Weg nach draußen, statt sich in seinem Zimmer zu verstecken und sich die Bilder zum tausendsten Mal anzusehen. In den paar Minuten, die er braucht, um zum letzten Bild des Stapels zu kommen, ist außerhalb der Zeit. Ist außerhalb der Zeit, wieder bei ihr. Und als er ihn durch hat, ist er bereit. Überzeugt. Er steckt die Fotos in den Umschlag, schiebt ihn in die Tasche wie ein Bündel Geldscheine und schließt die Tür zu seinem Zimmer. Unten lässt er nichts an sich herankommen. Er schleicht entschlossen durch die Zimmer wie ein Mörder, geht geradewegs nach draußen, steigt in den Jeep und fährt zum letzten Mal weg, ohne sich zu verabschieden. Halloween von Stuart Onan. Aus dem Amerikanischen von Thomas Gunkel. Hörspielbearbeitung Leonhard Koppelmann. Erster Teil: Die Toten erwachen. Es sprachen Marco, Matthias Köberlin, Danielle, Laura Mehr, Toei, Jona Müß, Tim, Dennis Moschito, Kyle, Martin Bross, Brooks, Jan-Gregor Kremp. Sowie Frauke Pohlmann, Nina Danzeisen und Bernd Kuschmann. Musik: Hendrik Meyer. Technische Realisation: Herbert Kuhlmann, Werner Jäger und Jeanette Wirz-Fabian. Regieassistenz: Robert Steutner. Regie: Annette Kurt. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln mit dem Südwestrundfunk 2004.